1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist das Wochenende rum. Ich begrüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags freie Themennacht, also ihr könnt mich hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer kostenfrei für euch, wie immer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de und bitte vergesst nicht in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Julia und Julia ist 19 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht eigentlich darum, dass ich damals mit 14 vergewaltigt wurde. Ja. Mit 14 Jahren? Ja. Mhm. Magst du mal ein bisschen erzählen, was damals genau passiert ist? Ja, also um die Geschichte davon ein bisschen abzurunden, ist, ich hatte viel Ärger mit meiner Mutter. Ja. Bin immer geflüchtet zu meiner Oma. Mhm. Und die musste natürlich dann immer meine Mutter anrufen und sagen, ja, die Julia ist hier. Und ich musste halt dann immer wieder zurück. Und ich habe damals halt immer gesagt, ich will nicht mehr nach Hause. Mhm. Ja, und irgendwann bin ich dann halt wieder abgehauen, auch runter zu meiner Oma in die Richtung, aber halt nicht zu meiner Oma gegangen, sondern war halt draußen geblieben. Ja, welche Tageszeit war denn das? Ja, es war dann irgendwann abends. War schon dunkel? Ja, mhm. Also es war so gegen 10, 11 Uhr und dann habe ich halt Bekannte von mir, die ich eigentlich kenne, getroffen. Und die haben dann gesagt, ja, komm doch mit zur Schule, wir treffen uns da. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Ne? Abends um 10, komm mit zur Schule? Ja, haben sich halt immer zwischendrin getroffen. Ja. War auch so, ich kannte die ja und hatte mich auch eigentlich so, wenn ich in den Ferien bei meiner Oma war, auch schon mit denen getroffen. Was waren das für Leute? Wie viel waren das? Also da waren es 6 Jungs, die dann mit mir unterwegs waren. Wie alt waren die? Du warst damals 14. Auch so. Die waren auch 14. Also der Jüngste war 13. Ja. Und ja, der Älteste, glaube ich, so zwischen 16 und 17. Mhm. So, dann bist du mit den Jungs rumgezogen in später, ja, es war ja schon relativ spät. Rumgezogen nicht, sondern ich bin halt mitgegangen, weil ich gedacht habe, weil sonst haben sich ja auch immer Mädels damit getroffen. Ja. Was ist denn dann genau passiert, Julia? Ja, die sind halt mit mir zu dieser Schule gegangen und haben auch zuerst ganz normal geredet. Ja, und dann irgendwann waren wir halt an so einer Ecke. Da war halt an der Seite so eine Wand und dann so ein Busch, wie das halt in Schulen ist, und dann so ein Kiesstück. Mhm. Ja, und der eine hat mich halt dann runtergedrückt. Und ja, dann sind halt alle 5 quasi irgendwie auf mich verstreut drauf. Also sowohl der Älteste war 16, sagst du? Ja, so bis, 16, 17. Bis hin zum Jüngsten. Bis hin zum Jüngsten. Das, 5, 6 Leute waren das, Jungs? Ja, also der eine hat nichts gemacht, der hat halt stand halt irgendwie daneben bei. Ja. Und du musst doch eine irre Angst gehabt haben. Ja, habe ich auch gehabt. Hast du geschrien oder hattest du Angst zu schreien? Ja, ich hatte einfach nur Angst. Hm. Und ich habe auch hinterher, also ich hatte so eine Kapuzenjacke an und die waren eigentlich so teilweise vorne. Einer hat mich halt auch an den Armen festgehalten. Hm. Und haben die dir auch den Mund zugehalten oder dich versucht zu würgen oder nee, so? Nee, aber der eine, der halt über mir war, um meine Arme festzuhalten, der hat halt da seinen rausgeholt und wollte den auch noch in meinen Mund. Und dann habe ich halt nur meine Kapuze ins Gesicht gedrückt, damit wenigstens das irgendwie klappt. Und da habe ich so meinen Mund zur Seite und dann in die Kapuze reingedrückt. Ja. Es ist dann zum Geschlechtsverkehr gekommen. Es ist eine richtige Vergewaltigung passiert oder mehrere sogar. Ja. Das ist ja furchtbar. Du warst 14 Jahre alt. Ja. Die haben dann irgendwann von dir abgelassen. Wie ging es dann weiter? Ja, die haben halt von mir abgelassen, nur weil eine Alarmanlage von dem Auto losging. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Und dann sind sie halt alle weggelaufen. Total aufgeschreckt weggelaufen. Und du lagst da? Ja. Und wo bist du dann hingegangen? Ja, ich habe mich halt wieder angezogen soweit und bin halt in Richtung wieder rein in die Stadt sozusagen. Ja, und dann habe ich zuerst überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Mhm. Und habe zuerst gedacht, ich bleib irgendwie am Bahnhof und versteck mich oder so. Mhm. Ja, und dann habe ich halt den einen, der dazu geguckt hat, getroffen. Und der hat gesagt, ich konnte nichts machen und die hätten mich totgeschlagen. Und ja, und er hat mich halt dann durch sein Fenster bei sich reingeholt. Ach so. Und er hat dann auf dem Boden geschlafen und ich halt in seinem Bett. Aber er hat nichts gemacht. Also er hat nur dafür gesorgt. Hattest du nicht Angst, dass nochmal... Natürlich hatte ich Angst, aber ich wusste auch, wenn ich vielleicht da draußen bin, dass die mich nochmal treffen. Verstehe. Da hatte ich noch viel mehr Angst. Aber warum bist du nicht sofort zu deiner Oma oder dann vielleicht doch zu deiner Mutter gegangen? Ja, meine Mutter, also ich muss sagen, meine Mutter ist damals mit mir weggezogen, von meinem Zuhause sozusagen. Hm. Es sind über 170 Ach so. Kilometer. Aber die Oma wohnte ja da in der Gegend, ja, ne? Und warum bist du nicht zu der? Ja, weil dann halt wieder meine Mutter angerufen werden musste und ich wollte halt einfach nicht mehr nach Hause. Hm. Aber am nächsten Tag bist du dann zu der Oma gegangen? Nee, ich habe am nächsten Tag bei einer Freundin geschlafen. Ja, aber irgendwann musst du doch zu irgendjemandem gegangen sein. Du warst ja erst 14. Nee, meine Oma hat mich gesucht. Ja. Dann irgendwann, weil meine Mutter hatte dann halt nochmal angerufen und hat halt gesagt, ja, ne, die Julia ist bestimmt bei euch, ihr versteckt die nur und... Ach so, hat die Oma dich gesucht? Ja, dann haben die mich gesucht und haben mich halt gefunden. Mhm. Julia, hast du das dann irgendjemandem erzählt damals? Nein, nie. Du hast es keinem erzählt? Mhm. Nicht der Oma, keinem Lehrer, niemandem? Mhm. Wem hast du das denn überhaupt bis heute erzählt? Also ich habe es irgendwann erzählt. Ich bin dann, muss ich irgendwie weitererzählen, ich bin die 3 Monate abgehauen. Da hatte meine Oma bei dir angerufen. Ich war quasi diejenige, die 3 Monate verschwunden war. Oh, deine Oma hat bei mir angerufen damals? Ja. Ach. Ja. Und... ja, und dann bin ich halt irgendwann wieder zu meiner Mutter gegangen und die hat dann gesagt, ja, es wird alles besser und ich versuche, dass wir uns wieder verstehen. Das hat dann aber nicht geklappt und sie hat mir irgendwann ein Telefon auf den Kopf zerschlagen und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Julia, ja, lass mich mal zwischenfragen eben. Das ist ja eine Riesengeschichte, die du da erzählst und die du erlebt hast, eine furchtbare Geschichte. Wo warst du denn in diesen 3 Monaten? Bei einem Kumpel, den ich kennengelernt hatte eigentlich. Und war eigentlich erst ein Kumpel. Ja. Und ja, dann habe ich mich irgendwie durch die Situation her halt in den verliebt. Ich weiß halt auch nicht warum. Er war eigentlich älter als ich und... Lass uns das mal nicht vertiefen. Ich hatte dich gerade gefragt, wer weiß das denn, dass das damals passiert ist? Wie viele Leute wissen das heute? Mein jetziger Freund. Mhm. Den habe ich erzählt, wo ich ins Heim gegangen bin und dann halt mit dem zusammengekommen bin irgendwann, habe ich es ihm erzählt. Wer noch? Und meiner Oma habe ich es letztens erzählt, weil die halt gefragt hat, warum ich nicht nochmal kommen will. Ja, wie hat die Oma reagiert, als du sie erzählt hast? Ja, die war geschockt, will ich mal sagen, weil die halt einen davon auch sehr gut kannte. Diese Jungs, die das gemacht haben. Auf Urlaub waren ja ein... davon. Ah ja, die Jungs, die das gemacht haben, bist du denen nochmal begegnet? Ja, einmal, wo ich nochmal halt bei meiner Oma zu Besuch war, das heißt, da wollte ich einkaufen gehen und dann waren sie halt noch sehr stolz drauf. Und Das heißt, du würdest alle wiedererkennen und weißt vielleicht sogar die Namen derjenigen, die es getan haben. Ja, also 2 Namen weiß ich auf jeden Fall. Ja. Du warst folglich dann auch nie bei einem Arzt oder einem Psychologen? Nee. Natürlich auch nicht bei der Polizei, sonst wäre ja was in die Gänge gekommen. Jetzt rufst du mich ja hier an nach so vielen Jahren und erzählst mir diese schlimme Geschichte. Wie würdest du es formulieren? Weswegen rufst du an? Also ich hatte mit meiner Oma gesprochen Und sie hat auch versucht, mir Mut zu machen und hat gesagt, ja, du darfst dich davon nicht runterziehen lassen und vor allen Dingen, du musst keine Angst haben, hierher zu kommen. Die sind die, die sich schämen müssen. Natürlich. Und ja, ich wollte einfach mal irgendwie das alles loswerden an jemanden, ich weiß nicht, den ich vielleicht nicht kenne, den ich nicht nahestehe oder sonst irgendwas, sondern einfach mal das loswerden, was war. Also weißt du, Julia, ich glaube, wir alle können das nur erahnen, was du da für ein Leid und für eine Angst durchgemacht hast. Und wenn man als 14-jähriges Kind sowas Schlimmes erlebt, ist das eine unermessliche Angst und eine Verletzung der Seele. Ich kann das gut verstehen, dass du dann auch gerne sprechen möchtest. Und könnte mir auch vorstellen, dass du in den letzten Jahren sehr schwer daran getragen hast, dass du immer wieder daran gedacht hast, immer wieder vielleicht die Eindrücke, die dir so in den Kopf gekommen sind, halt die Erinnerungen an die Tat. Ja, die erste Zeit schon, aber ich habe es auch irgendwie vielleicht verdrängt oder ich habe gelernt, damit umzugehen. Mhm. Ich habe mir irgendwie halt seit der Zeit ein dickes Fell zugelegt. Mhm. Wobei, man glaubt das manchmal, dass man damit umgehen kann, aber tief in einem rumort es dann. Und es geht einem dann letztendlich doch nicht so sehr gut. Weißt du, was ich ganz wichtig fände, Julia? Das ist jetzt so ein erster Schritt, dass du hier angerufen hast. Und ich finde es gut, dass du den Mut dazu gefunden hast. Der zweite Schritt, fände ich, wäre schon sehr richtig, wenn du dir professionelle psychologische Hilfe suchen würdest bei jemandem, der sich mit solchen Themen auskennt. Weißt du, und dann, aber das musst du entscheiden, zusammen mit deinem Arzt, mit deinem Psychologen, müsste man auch noch nachdenken über die Frage der Anzeige. Gut, es waren Jugendliche, aber dennoch. Die laufen frei rum und die haben etwas sehr Schlimmes gemacht. Aber da müssen wir jetzt noch gar nicht drüber sprechen. Jetzt geht es erstmal um dich und um deine Seele und dein Empfinden. Ich habe hier im Hintergrund eine sehr, sehr nette Psychologin sitzen, die heißt Simone. Die hat unser Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Ich fände es ganz toll, wenn du mit ihr jetzt mal so, nur ihr beiden unter euch, einfach ein bisschen weiterredet. Wärst du damit einverstanden? Ja. Dann kann dir die Simone vielleicht auch mal so erklären, was du tun könntest, wohin du dich wenden könntest und so weiter. Du musst das ja alles nicht machen. Es ist ja alles freiwillig. Aber dass du einfach mal nochmal mit jemandem sprichst, vor allen Dingen auch mit einer Fachfrau, die sich mit solchen Dingen auch gut auskennt. Ich finde das sehr mutig, dass du angerufen hast, Julia, muss ich dir sagen. Ja, ich habe auch dann gebraucht. Ich habe, bevor ich mit dir telefoniert habe, auch mit meiner Oma telefoniert und ich habe gesagt, jetzt habe ich ganz schön Angst und du brauchst keine Angst haben, mach das einfach mal. Genau, hat die Oma recht gehabt. Und war ja auch gar nicht so schlimm. Ja. Aber trotzdem hatte ich schon ein bisschen Angst. Ja, das glaube ich. Davor. Das glaube ich. Ich glaube, es ist auch schwer, das dann alles überhaupt mal so auszusprechen, ne? Ja. Weil dann kommen die Bilder wieder hoch und so weiter. Mhm. Bist schon ein tapferes Mädel, muss ich dir sagen, Julia. Mhm. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von der Simone, meiner Psychologin, angerufen. Und dann könnt ihr beiden in Ruhe weiter sprechen im Hintergrund. Okay. Ja? Ja. Alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute. Ja, danke. Und einen sehr lieben Gruß an deine Oma. Ja. Ne, das richtest du aus, bitte. Ja. Okay, tschüss Julia. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Ihr könnt heute anrufen zu jedem Thema, wir haben ja eine freie Themennacht. Wenn ihr hier gerne live mit mir im Radio bei 1 live und im WDR-Fernsehen reden wollt, dann tut das. 0800 220 5050. Herzlich willkommen, Nicole. Nicole ist 36. Hallo, Nicole. Hallo. Hallo, Nicole. Also mir geht das Thema Internetliebe. Internetliebe? Ich habe immer gesagt, mir passiert sowas nie. Wie kann das anderen Leuten passieren? So, nu, lass mich raten, dir ist es passiert. Ja. Erzähl mal. Das ist sehr schwer. Also ich muss ein bisschen ausholen. Also, und ich habe einen Kumpel, der ist schwul. Mhm. Und wir waren vorhin in einem anderen Chat und der wollte raus und habe gesagt, wie können wir weiter chatten? Ja, ich bin in einem schwulen Chat drin. Ich habe gesagt, okay, ich komme mal da rein. Komm ich mal mit. was will Nicole im schwulen Chat? Ja, ich wollte einfach nur mal so nette Leute kennenlernen, nur mal so zum Schreiben. Okay. Und da habe ich auch viele gefunden und da schreibe ich auch sehr viel. Mhm. Und da ist einer, der war mir recht sympathisch. Mhm. Und wir schreiben und telefonieren seit 2-3 Tagen. Ja. Und wir hatten auch schon, was ich noch nie hatte, Telefonsex. Oh, und dann ist der junge Mann nicht rein schwul, sondern vielleicht auch etwas bisexuell. Er steht auch in seinem Profil drin, er wäre schwul. Aha. Und er hat zu mir gesagt, ich könnte es schaffen, dass er bi wird. So. Ja. Du könntest das schaffen, ne? Okay. Wie alt ist denn der Knabe? Der ist 33. 33. Nur mal die Vorfakten. Du bist solo zurzeit? Getrennt leben, die Scheidung ist dieses Jahr. Okay. So, jetzt bist du dabei und machst Telefonsex mit einem schwulen jungen Mann. Okay. Ja, das erste Mal. Das erste Mal. War es denn schön? Ja. Ja. Sehr schön. Gut. Hat er denn Erfahrung mit Frauen? Er hat gesagt, da früher mal wurde so mit 24 war ihm klar, dass er schwul war. Mhm. Also ist. Und vorher hatte er schon mal mit der Frau, war ganz schön. Ja. Aber dann hat er auch Mann kennengelernt und dann hat er sich eigentlich gar nicht mehr für Frauen interessiert. Ja, okay. Und so weit, so gut. Ja, wir haben auch heute nochmal telefoniert und ich habe gesagt, wie ist das jetzt? Könnte sie das vorstellen? Und sagte, ja, ich könnte es ausprobieren und ich weiß nicht so recht, was ich jetzt von ihm halten soll. Einerseits sagte immer noch, er wäre schwul, ja. Aber andererseits schreibt er und sagte mir, er könnte sich das vorstellen. Habt ihr Bilder ausgetauscht auch schon? Nein, noch nicht. Nee. Das haben wir gesagt, das machen wir noch nicht. Warum nicht? Wir wollen, wie soll ich das sagen, das erste Mal sehen und dann entscheiden. Ach so, ihr macht's ja. Aber spannend. Warst du denn ehrlich, wie du dich so beschrieben hast? Oder hast du dich als vollbusige Blondine beschrieben und weiß ich was alles? War es ehrlich, ja. Heute war es ehrlich? Ich habe vorher gesagt, nicht. Dass ich nicht ganz schlank bin. Wie viel wiegst du denn? Sehr viel, 170. 170? Menschen. Ja, das ist auch wegen meiner Schilddrüse. Da habe ich schon Jahre, Mann. Und ich habe immer wieder Diäten angefangen. Und irgendwie hat das ihn nie hingehauen, weil ich auch so Probleme habe. Ich bin jetzt seit ein paar Wochen in Behandlung. Ja. Hast du gerade gesagt, so Probleme oder Suchtprobleme? Nein, so Probleme. So Probleme, okay. Ich kann ungefähr mitreden, was die Vorgängerin hatte. Ah, verstehe. Genau. Okay. Und werde dieses Jahr noch eine Magen-OP machen. Also da ist eine ganze Menge im Gang. Genau. Und ich meine, 170 ist natürlich wirklich sehr viel. Ja, und ich komme ja nicht runter. Ich habe schon alles ausprobiert. Und wie groß bist denn du? 1,76. Ja. So, heute hast du das deinem Verehrer erzählt. Ja. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat zuerst mal geschrieben, schlank wird sein Vor, also was er haben möchte. Aber er hat gesagt, er guckt jetzt nicht so auf jetzt so, also Innerem. Ja. Das gefällt ihm alles. Ja. Wie ist er denn? Ist er ein ranker, schlanker Mann? Ja. Ja. Das ist das Gegenteil. Wollen wir mal hoffen, dass es stimmt, was er da gesagt hat. Ich hoffe es. So. Ich habe ja mal geguckt, also wenn ich mal zu ihm fahren will, das ist jetzt verdammt teuer, weil ich lebe im Moment noch von Hartz IV. Wie weit wohnt er denn von dir entfernt? Also der ist in der Woche in Frankfurt. Ja. Und ich lebe in der Nähe von Bonn. Ja, es geht ja. Ja, kostet aber eine Hinfahrt, habe ich schon heute geguckt. Hast du recht. Über 30 Euro. Natürlich. Wenn man mit der Bahn fährt, das kostet schon eine ganze Menge. Ja. Ja, und er ist während der Woche da und Wochenende ist er zu Hause, ja. Weil er arbeitet in Frankfurt und ist zu Hause in Saarbrücken. Ach so, da ist es ja noch weiter weg. Ja. So, das Ganze ist ja noch eine ganz frische Liebe, ne? Wenn man überhaupt von Liebe reden kann. Also ein ganz frischer Kontakt. Ja. Die konkrete Fragestellung bei dir ist, soll ich mich da weiter drauf einlassen oder nicht? Ist das richtig? Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht so genau. Sicher, Nicole, es gibt alles. Es gibt auch schwule Männer, die irgendwie nach einer Weile Bock auf eine Frau haben. Klar, gibt's auch. So wie es Heteromänner gibt, die irgendwann mal Bock auf einen Mann haben. Es gibt ja alles. Es gibt in Fragen der Sexualität wirklich alles. Ja. Das habe ich nun wirklich gelernt. Es gibt keine Schubladen, es gibt alles. Mhm. Du bist ja nun auch schon eine erfahrene Frau. Wie ist denn so dein Eindruck so beim Telefonieren von ihm, so vom Typ her? Er sagt ja immer, ja, so ein Typ her, sehr sympathisch, er hört gern zu und hat gesagt, ich kann jederzeit anrufen, wenn was ist. Und er sagt ja auch immer, du meine Süße und Und ich habe ja ihm gesagt, wenn ich was haben will, da kämpfe ich drum. Mhm. Und er hat gesagt, mach es. So, dann würde ich natürlich jetzt sagen, was soll man da lange reden, sondern sollte man es einfach riskieren. Da soll man es mal drauf ankommen lassen. Genau. Und das Schönste ist ja, diese OP, die ich machen will, ist auch in Frankfurt. Ach, guck mal, das ist ja perfekt. Dann weiß ich ja schon, wer da jeden Tag dich besuchen kommt. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe es auch. Ja. Aber dennoch sollte man ja doch mal ein Treffen anberaumen in nächster Zeit. Mhm. Er hat ja da ein bisschen mehr Kohle, er hat einen Job, dann könnte er dich ja mal in Bonn besuchen kommen. Mhm. Und dann hast du wieder ein bisschen mehr Butter bei die Fische bekommen und mehr Realität in der ganzen Sache. Ich wäre trotzdem, würde ich dir sagen, sei mal noch eine gute Portion skeptisch. Mhm. Ich weiß nicht, was da abgeht, aber eine Portion skeptisch wäre ich schon. Also ich war ja ein bisschen gemein heute, wo ich telefoniert habe, eine andere Leitung, meine Freundin zugehört. Das darfst du nicht machen. Nein, sie hat immer Angst um mich, weil ich bin schon viel verarscht worden und alles. Und sie hat nur ein kurzes Stück mitgehört, hat dann aufgelegt und hat mich nachher angerufen und hat gesagt, so einen Mann hätte ich auch gerne. Ach so, oh ja. Das hat ja dann, redet. Und dann hat die Freundin euch ein bisschen belauscht, während ihr Telefonsex gemacht hat? Nein, ich warte, da war sie vorher weg. Ach so, okay. Dann aber nur das Sprechen, wie er mit mir redet. Und also die wollte mal ein bisschen abtasten, was sie so für einen menschlichen Eindruck von ihm hat. Ja. Wenn du dich mit dem triffst, finde ich, ist immer das A und O, triff dich irgendwo, nicht bei dir zu Hause mit ihm, sondern trefft euch irgendwo draußen in der Öffentlichkeit im Café. Das habe ich sowieso vor. Ja, also immer die Nummer auf Nummer sicher gehen und nicht zu leichtgläubig sein. Ansonsten test es mal aus, vielleicht, Gott, ja, es gibt alle möglichen Fügungen, dann versucht's mal ganz einfach. Mhm. Ne? So, Nicole, da wünsche ich jetzt auch für die Liebe viel Glück. Also ich werde mich melden, wenn es geklappt hat. Würde mich sehr interessieren. Und dann wünsche ich dir natürlich auch für deine ganzen Behandlungen, die anstehen, viel Erfolg. Dass du von den Funden runterkommst und dich wohler und fitter fühlst. Ja, auf jeden Fall. Ne? Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050 und hier ist die Vanessa. 16. Hallo Vanessa. Hallo. Hallo Vanessa, um was geht's denn bei dir? Also mein Vater, der tut mich jeden Tag so schlagen. Dein Vater? Ja. Jeden Tag? Ja, täglich. Jeden Tag schlägt er dich? Ja. Warum? Er ist ein Alkoholiker, der hat jeden Tag so schlechte Laune und danach lässt er dir mir aus. Wie? Und mein kleiner Bruder. Und den Kleinen, ihr seid zu zweit? Ja. Wie alt ist denn der kleine Bruder? 15. Und wie schlägt er euch? Ja, mit Fäusten ins Gesicht. Klatschen uns gegen die Wand. Das heißt, du warst schon öfter, hast ein blaues Auge gehabt oder Verletzungen gehabt? Ja. Und wie lange geht das schon? Schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren? Hm. Hast du nicht irre Angst, da nach Hause zu kommen? Doch, ich darf ja noch nicht mal raus, hat Angst, dass ich zu der Polizei gehe. Aber du gehst zur Schule? Ja. Und merken die in der Schule nichts, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Doch, die haben schon öfters gefragt, aber er hat gesagt, wenn ich irgendjemand erzählen sollte, dass er mich dann umbringt. Mhm. Und deine Mutter? Ja, meine Mutter, die macht nichts, die ist heroinabhängig. Und die guckt dann zu, wenn er euch, also seine Kinder, ihre Kinder schlägt? Ja. Wie geht's deinem kleinen Bruder? Ja, mein Bruder ist gerade am Schlafen. Ich kann abends sogar nicht schlafen, weil ich Angst habe, dass er in mein Zimmer platzt. Aha. Wo ist er denn jetzt? Ist er zu Hause oder ist er in der Kneipe unterwegs? Nee, der ist im Schlafen. Aha. Das heißt, das ist seit Jahren jetzt für dich ein Dauerangstzustand, in dem du lebst. Ja. Hast du denn schon mal irgendwo jemandem mal doch so ein bisschen Signal gegeben? Hier stimmt was nicht bei uns. Okay, weil du Angst hast. Ja. Wie war der denn früher, als ihr kleiner wart? Wie hat er sich denn da verhalten? Ja, eigentlich schon mal das, aber eigentlich, dass eigentlich nicht mein richtiger Vater ist und meine richtige Mutter. Sie sind Adoptivkinder. Ach so. Es sind gar nicht deine leiblichen Eltern. Aber sie dann, also ich bin schon bei denen seit Baby auf, mein Bruder. Und ist der Bruder der leibliche Sohn? Ja, sie, Nee, das ist auch mein Bruder. Ach, das ist dein leiblicher Bruder? Ja. Und ihr beide seid adoptiert von diesen Leuten? Ja. Hm. Und die erste Zeit ging es so einigermaßen? Ja. Und dann wurde es eben, wie du gerade gesagt hast, so schlimm? Ja, als ich also 12 war oder 14, fing es an. Hm. Er schlägt dich. Gibt es sonst auch noch andere Übergriffe? Also ich meine, hat er dich sexuell schon belästigt? Nein. Das nicht? Du hast gerade gesagt, der sperrt dich mehr oder weniger ein. Heißt das, dass du bist 16 Jahre, da geht man ja auch schon gerne mal mit Freunden und Freundinnen raus und so. Darfst du das nicht? Ich habe keine Freunde, weil ich nicht offen bin. Also du gehst in die Schule und dann gehst du nach Hause und dann hängst du zu Hause? Ja. Und darfst gar nicht rausgehen? Wie bist du denn in der Schule? Kommst du da einigermaßen mit oder ist es schwierig? Nee, also wie ich das so zu Hause gelernt habe, Aggression und so, das gleicht dann auch in der Schule aus, wenn mich irgendjemand nervt. Hm. Also bist du zu anderen dann auch aggressiv? Ja, ich bin schon von total vielen Schulen geflogen und so. Ja. Ich bin auf eine Erziehungsschule gekommen und nichts wollen die mich jetzt in ein Internat setzen, das wäre wohl das Beste. Das habe ich nicht verstanden. Das will man, dass du in ein Internat kommst? Ja. Das wäre doch für dich die Rettung, wenn du da rauskämst. Ja, aber für meinen kleinen Bruder nicht. Für den fühlst du dich auch mit verantwortlich? Ja. Hm. Was machen denn die Schulnoten so? Ne, das ist alles Sechsen. Alles Sechsen? Hm. Also alles irgendwie ziemlich schlecht im Moment. Ja. Hm. Pass mal auf, Vanessa. Ich finde das gut, auch dass du angerufen hast. Das ist jetzt ein Hilferuf, das verstehe ich schon, das ist mir schon klar. Ja, ich habe schon ein paar Monate zugehört, so, angehört, und dann habe ich gesagt, so, das muss ich auch mal machen, dass ich auch andere motiviere dazu. Mhm. Ich finde, dass man sowas auch machen muss. Man muss sich auch regen und man muss sich melden, wenn es einem so schlecht geht und wenn man so große Angst hat. Weil wenn man nichts tut, wird es immer schlimmer. Mhm. Weißt du, ich finde, dass du ganz schnell Kontakt mit dem Jugendamt aufnehmen musst. Ja. Und wir werden dir jetzt gleich im Hintergrund auch noch helfen, wie du das machst, damit dir und deinem Bruder nichts passiert. Das Allerbeste ist ja, dass ihr so schnell wie möglich aus dieser Familie rauskommt. Ja. Das will dein Bruder auch. Das will auf jeden Fall. Das will er auf jeden Fall. Das heißt, ein Heim, ein Internat, was auch immer, wäre tausendmal besser als die Hölle, in der ihr da jetzt gerade lebt. Ja. Ja. So. Und das geht auch. Wenn die Zustände öffentlich bekannt werden, die du gerade geschildert hast, brauchst du keine Angst zu haben vor ihm und dann wirst du auch ganz schnell oder werdet ihr ganz schnell da rauskommen. Nee, ich habe schon Angst von ihm, aber ich und mein Bruder haben den noch schon mal versucht, ein Messer abzustechen, hat er mir also in den Rücken gestochen. Ich sag mal ein bisschen deutlicher, habe ich nicht verstanden. Also, ich und mein Bruder, der hat uns wieder angegriffen, wir sind in die Küche gerannt, haben uns Messer geschnappt und wollten den abstechen. Ihr? Ja. Ja. Vanessa, sowas darf natürlich auch nicht passieren. Das wäre ja ganz schlimm, wenn ihr das machen würdet. Ja, und dann hat er mir das Messer aus der Hand gerissen, hat er mir das in den Rücken gestochen. Und dann hat er dir in den Rücken gestochen? Ja. Bist du ins Krankenhaus gekommen? Mhm. Ja, und was hast du im Krankenhaus gesagt? Was das? Ja, der hat mir gedroht, wenn ich irgendwas sage, dass der das war, dass er mich dann umbringt. Und was hast du den Ärzten gesagt? Ich habe gesagt, ein bisschen auf der Straße passiert. Haben die das geglaubt? Weiß ich nicht. Aber die haben nichts weiter gemacht? Ja, die haben die Polizei eingeschaltet, aber bei der Polizei musste ich auch lügen, dass das eine Straßenschlägerei war. Dass mir einer einen besseren Rücken gestochen hat, das war gerade mal vor einem Monat. Hm. Du hast bei der Polizei gelogen, weil du so Angst hattest. Ja. Das war falsch, du hättest sofort der Polizei die Wahrheit sagen müssen. Die hätten dich sofort rausgeholt und deinen Bruder auch. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo das auch noch geschehen kann. Hm. Es muss jetzt was geschehen, aber so schnell wie möglich. Du und ihr dürft keine Dummheiten machen. Wir werden euch jetzt oder dir jetzt helfen im Hintergrund, wie du das morgen anstellst, wohin du gehst und was du tun musst. Ich habe mir vorgenommen, morgen früh, dass ich nicht dann zur Schule gehe, dass ich direkt mit meinem kleinen Bruder zu der Polizei gehe und da alles so sage. Genau. Oder so auch. Aber wir werden dich jetzt im Hintergrund noch beraten. Also auf jeden Fall sind wir uns einig, du und ich, dass so schnell wie möglich ihr da raus müsst. Ja. Ja. Und ich bin auch sicher, dass das von den Behörden sofort arrangiert wird morgen. Wenn die das hören, was du mir gerade erzählt hast, seid ihr morgen gerettet aus dieser Hölle. Ja, bin ich sicher. Vanessa, können wir dich jetzt gleich nochmal anrufen? Nicht, dass das Telefon irgendwie jemand aufweckt bei euch? Ja, lieber nicht wegen meinem Papa. Ich habe den gerade gehört, der ist zur Küche gegangen. Ich will irgendwas aus dem Kühlschrank holen. Kannst du es nicht auf lautlos stellen und siehst, wenn es blinkt? Weil ich würde gern, dass meine Psychologin nochmal ein paar Worte mit dir spricht. Ja, wenn der wieder eingeschlafen ist, in einer halben Stunde. Okay, wir haben jetzt halb zwei, wir melden uns um zwei nochmal, okay? Okay. Und du machst es dann so auf lautlos? Das, ja, mach ich. Ne? Okay, dann verbleiben wir so. Pass auf, lass uns noch eben verbleiben. Wenn das jetzt absolut gleich irgendwie nicht klappen sollte, dass wir nochmal reden können, dann gehst du morgen zur Polizei, zum Jugendamt. Ja, mach ich. Okay, alles klar? Okay, danke. Bis gleich. Ja. Tschüss, Vanessa. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und weiter geht es mit Susanne. Susanne ist 24. Hallo Susanne. Guten Morgen. Guten Morgen. Susanne, was führt dich zu uns? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin in eine Affäre geraten. Erzähl. Also ich habe eine Affäre mit einem wesentlich älteren Mann. Wie alt ist denn der Mann? Er ist 40. Ja, du bist 24. Mhm. Du bist aber eigentlich sonst solo. Eigentlich ja. Also wir haben uns kennengelernt, da haben wir, also nach der schriftlichen, also ich hatte Prüfung nach meiner Ausbildung. Ja. Und dann bin ich mit Freundinnen feiern gegangen und dann habe ich ihn kennengelernt, als wir was trinken waren. Ja. Ja, und dann haben wir Handynummern ausgetauscht und ich habe zu ihm gesagt, nur dass er es gleich weiß. Also ich lebe momentan im Wohnzimmer, schon seit einem halben Jahr. Ich bin am Ostsee, also ich war in einer festen Beziehung und allem. Mhm. Ja, und dann haben wir uns auch regelmäßig getroffen und dann hat er gemeint, ja, er lebt momentan in Scheidung. Ja. Ja, und dann bin ich davon ausgegangen, dass das schon alles am Laufen ist und so. Ja, und das geht jetzt schon mehr als zwei Jahre. Zwei Jahre schon. Ja. Zwei Jahre. Ja. Mhm. Und ist er denn immer noch nicht getrennt von seiner Frau? Es ging, wann war es? Letztes Silvester hat er dann gemeint, die Papiere wären soweit fertig. Mhm. Nun hat sich rausgestellt, vorletzten Freitag hat er mir dann eine SMS geschickt, von wegen, er hätte momentan ziemlich viele Gespräche mit seiner Frau am Laufen. Mhm. Ja, und ihm würde alles über den Kopf wachsen. Daraufhin haben wir dann telefoniert und habe ich gemeint, ich brauche eine klare Ansage, wie das jetzt aussieht, wie und was, ob er jetzt sich trennt oder nicht und ob ich in der Warteschleife bin oder was. Und dann hat er gemeint, er weiß es nicht. Dann habe ich die Zügel in die Hand genommen. Ja, dann habe ich die Zügel in die Hand genommen und habe gesagt, dann klinke ich mich jetzt an der Stelle aus. Mhm. Aber wenn er jemand zum Reden braucht, dann kann er sich gerne bei mir melden und das hat er jetzt nicht getan und es ist jetzt schon die zweite Woche und irgendwie habe ich keine Nerven mehr. Seit zwei Wochen hast du dich ausgeklinkt? Ja. Und er hat sich auch nicht nochmal gemeldet? Nein. Wie war denn sonst euer Kontaktturnus so? Wie oft habt ihr telefoniert? Wie oft habt ihr euch gesehen? Telefoniert mehrmals am Tag. Ach, mehrmals am Tag sogar? Ja. Mhm. Und wie oft habt ihr euch gesehen? Alle zwei Tage. Ja. Wohnt er bei dir in der Stadt? Nein. Nein. Weiter weg? Nicht wirklich. Das sind vielleicht 30 Kilometer. Ja. Seine Frau, weiß die von dir? Ich glaube nicht, nein. Aber ich habe schon angerufen. Bei ihm zu Hause? Ja. Und? Und dann ist seine Frau rangegangen und ich muss sagen, sie hat eine sehr, sehr nette Stimme. Ja. Und dann habe ich auch wieder aufgelegt, weil ich nicht wusste, was ich jetzt sagen soll. Warum hattest du überhaupt angerufen? Ich war neugierig. Auf die Stimme und die Reaktion und so. Hm. Ja. Aber du hast dann weiter nichts gesagt und hast es dann dabei beruhen lassen. Ja. Darauf beruhen lassen. Mhm. Hat er Kinder? Nein. Nein. Laut seiner Aussage nicht, nein. Jetzt geht es dir nicht gut, verständlicherweise. Nein. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das was mit mir letztendlich zu tun hat. weil es läuft auch noch darauf hinaus, dass am Donnerstag, also am Freitag, also an dem Tag, bevor wir zum letzten Mal telefoniert hatten, da hatte ich ihm erzählt, dass ich einen Termin habe beim Neurologen, weil es mir momentan nicht so gut geht. Ich habe des Öfteren Migräne und dann auch wieder, wenn ich keine Migräne habe, habe ich sehr schwere Depressionen. Ah ja. Und dann habe ich mir auch eine Überweisung geholt vom Arzt eben und der hat mich an einen Neurologen verwiesen mit Anschluss zu einem Therapeuten. Mhm. Die gehören wohl irgendwie zusammen. Ja. Ja, und dann hat er gefragt, was da rausgekommen ist und dann habe ich es ihm erzählt. Ja, und dann war eben dieser besagte Freitag. Und ach, du meinst, das hängt damit vielleicht zusammen, dass er vor deiner Erkrankung oder zurückgeschreckt ist? Dass er mit einer Frau, die unter Depressionen leidet, nichts zu tun haben möchte? Er hat schon solche Ausbrüche von mir erlebt. Ah, ja. Also, Mensch, Susanne, so ganz als Außenstehender, ja, würde ich jetzt fast mal so sagen, Mensch, ganz gut, wie es bis jetzt gelaufen ist. Du hast die Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, ich klinke mich aus. Das ist schon eine Leistung, wenn man 2 Jahre fünftes Rad am Wagen war. Und wenn man 2 Jahre hingehalten wird, finde ich, ist das eine Zumutung. Wenn man sich verliebt und hat, das läuft vielleicht ein halbes Jahr irgendwie parallel, okay, ist auch nicht die feine englische Art, aber okay. Aber 2 Jahre, da stimmt was nicht. Das heißt, der Kerl kann sich nicht entscheiden. Weil der Kerl hat euch beide, hat beide Eisen im Feuer gehabt und hat sich bei dir das geholt, was er bei dir kriegt, und bei seiner Frau das, was er da kriegt. Also, ich denke nicht so sehr, sehr gut von dem Typ. So wie du mir nur ihn geschildert hast jetzt, nur aufgrund der Fakten. Und wenn du auch noch so eine Vermutung hast, dass der aufgrund dieser seelischen Erkrankung vielleicht zusätzlich nochmal gebremst ist, ja, dann sagt das noch mehr über den aus. Ja, an dem Freitag hat er noch zu mir gemeint, er würde so große Stücke auf mich halten und ich stelle jetzt halt, wie gesagt, alles in Frage. Alles. Ja, das ist auch richtig so, finde ich. Wir reden über einen Zeitraum von 2 Jahren. Und er hatte dich ja damals mit der Hoffnung geködert oder gelockt, dass er sich bald von seiner Frau trennen würde wollen. Ja. Ja. Jetzt geht es dir natürlich verständlichermaßen schlecht, das ist klar. Ich fühle mich auch in gewisser Hinsicht schuldig, weil ich wollte eigentlich niemand sein, der irgendjemand anderen wegnimmt. Nein, ich finde, dass du da nun überhaupt keine Schuld hast. Wenn da von Schuld gesprochen werden kann, dann trägt er die Schuld. Er ist Entscheidungshauptpunkt in dieser Konstellation, nicht du. Er hat sich dafür entschieden, sich auf dich einzulassen. Du trägst nicht Verantwortung für seine Ehe. Also, wir wollen nicht päpstlich sein als der Papst. Wirklich nicht. Du bist frei von jeglicher Schuld. Ich finde gut, dass du jetzt so entschieden hast und ich würde dich gerne ermutigen und ermuntern, dass du das unbedingt durchziehst und den bloß nicht anrufst. Nee, also und, die Blöße gebe ich mir nicht. Genau. Und sollte der sich nochmal melden, dann aber wirklich so, wie du es auch letztendlich schon angedeutet hast oder gefordert hast, dann nur mit Nägeln mit Köpfen, dann muss der klare Verhältnisse schaffen. Ja, ist leichter gesagt als getan. Ja, gut, aber er hat sich ja nur immerhin auf dich eingelassen und hat dir Hoffnungen gemacht. Er hat ja ein Spiel mit dir gespielt, das muss man ja alles so klar sagen. Ja. Und jetzt offensichtlich bemüht er sich auch gar nicht großartig. Er nimmt das so zur Kenntnis, was du entschieden hast. Zieh's durch, Susanne, auch wenn es Trauer in eine schwere Zeit ist. Das ist natürlich immer schwer. Ja. Wenn man im Liebeskummer hängt, ist das immer grauenhaft. Aber du bist ja... Ist nicht schön, also... Nein, natürlich nicht. Liebeskummer ist neben der Trauer der schlimmste Schmerz, aber das ist ja auch eine Form von Trauer. Ja. Noch eine kurze Frage zu der Behandlung. Bist du denn, zeichnet sich da etwas ab, dass du in eine Therapie gehst und kommst? Ja, man muss dazu sagen, ich war vorher schon in therapeutischer Behandlung. Mhm. Allerdings wegen einer Essstörung. Mhm. Das hat sich dann irgendwo im Sand verlaufen, auch durch meine Arbeit. Und ich habe auch nicht wirklich irgendwie gesehen, dass sich da was gebessert hat oder so. Was war denn das für eine Essstörung? War das Bulimie oder Magersucht? Es hat sich abgewechselt. Also teilweise habe ich gar nichts gegessen. Und dann habe ich wieder Fressattacken bekommen, schlechtes Gewissen und dann wie gesagt wieder übergeben. Ist das denn jetzt einigermaßen im Griff? Oder auch nicht? Nein. Nein. Vermute mal, aufgrund der seelischen Belastung im Moment, dass es besonders schlimm ist. Ja. Ja, das ist auch nachvollziehbar. Hast du das dem Arzt, mit dem du gesprochen hast, erzählt alles? Das ist ganz blöd rausgekommen. Mein Zahnarzt hat es festgestellt. Der Zahnarzt hat es als festgestellt? Ja. Ah ja. Und der hat nachgefragt, wer mein Hausarzt ist. Und der hat sich mit dem dann in Verbindung gesetzt, nach meiner Absprache. Also der Zahnarzt kann es sehen, vielleicht nur so zur Erklärung für die Leute, die Säuren, die man erbricht, die machen mit dem Zahnfleisch was und mit den Zähnen. Ja. Und das kann ein fachkundiger Mensch, kann das natürlich sofort sehen. Ja. Aber nochmal eine Frage, steht denn jetzt da eine richtige Therapie ins Haus demnächst? Wahrscheinlich auch teilstationär, ja. Was sicher nicht schlecht ist. Ja, wovor ich aber auch Angst habe. Klar, aber ist das eine Chance? Wenn du dich gut beraten lässt, dass du in eine gute Klinik gehst, finde ich das unter Umständen auch besser, als wenn du es ambulant machen lässt. Ja, das Paradoxe ist, ich war mit 14 auf eine Kur zum Abnehmen. Tja, naja, so fängt es oft an. Ja. So fängt es oft an. Darf ich noch fragen, was du vom Beruf machst? Ich übe einen sozialen Beruf aus. Ah ja. Susanne, ich würde dich auch gerne noch ein bisschen beraten lassen von meiner Psychologin. Vielleicht kann die dir auch noch was zu den stationären Aufenthalten sagen, damit du einfach noch ein bisschen mehr Infos hast. Mhm. Ja? Gerne, ja. Gut, dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Das heißt, Simone ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Also, halt durch. Danke, mich, ja. Halt durch. Melde dich bei dem Typen nicht. Und zieh deine Therapien durch, weil das geht um dich und dein Leben und deine seelische Gesundheit. Ja. Alles Gute von Herzen. Ich bedanke mich. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Und jetzt haben wir den Martin hier. Der ist 24. Hallo Martin. Ja, hallo. Martin, um was geht's? Bei mir geht's jetzt um Alkohol. Ich glaube, ich habe ein Problem mit Alkohol. Warum glaubst du das? Ich weiß nicht, weil ich ziemlich viel trinke. Und Wie viel trinkst du denn? Auch schwer zu sagen, es kommt immer drauf an, wie es mit dem Geld hinhaut und alles. Also ziemlich viel, also ich sage mal 10 Bier Minimum am Tag. Am Tag und auch regelmäßig täglich? Ja, täglich kann man sagen, mittlerweile jetzt schon wieder. Also es gab mal Zeiten, da habe ich mal 2 Tage aussetzen können oder was. Ja. Aber jetzt mittlerweile musste es schon drin sein. Also ich schaue dann oder bemühe mich dann immer, dass das auf jeden Fall da ist. Wie viel Bier hast du heute schon getrunken? Jetzt momentan bin ich nur bei 3. Ich durfte noch mal weiter trinken. Du durftest nicht mehr weiter trinken. Ja, nee, ich hab's ihren Kollegen. Ach so, genau, ja, die haben. Ja, das war natürlich auch sehr gut, dass meine Kollegen gesagt haben, bevor du da ankommst, bitte zieh dir nicht noch ein Bier rein. Dann kannst du nämlich nicht richtig reden. Bist du berufstätig? Nee. Nee. Wahrscheinlich deswegen auch. Wie lange schon nicht mehr? Ich job ab und zu mal hin und wieder mal da und da mache ich mal hin. Aber ich habe da nie was richtig Festes, fliegt dann auch meistens immer raus oder weil ich dann in der Früh nicht zur Arbeit gehe, weil ich am Tag davor wieder zu viel getrunken habe. Mhm. Jetzt sage ich mir, ich war jetzt über Jahre mal arbeiten. Hast du eine Berufsausbildung? Ich habe eine angefangen, aber ich habe sie dann auch abgebrochen oder bin geflogen vom Internat, das war so ein Berufsinternat, ja. Wegen Alkohol, weil ich wieder getrunken hatte dort. Wie lange geht denn das mit dem Alkohol eigentlich schon? Ich sage mal, mit dem 14. Lebensjahr hat es angefangen. Mit Freunden abends, wenn wir mal so zusammen waren, haben wir uns ein paar Bier geholt und haben da halt getrunken. Und hat sich dann permanent gesteigert seitdem? Ja, ich wurde dann auch halt immer aggressiv und habe meine Straftaten viel eigentlich nur auf Alkohol gemacht. Achso, es gab auch Straftaten? Ja, wo dann auch der Richter mal gesagt hat, dass ich zu einer Suchtberatung gehen soll. Und dann war ich da dort, aber ja, das war halt nur so immer Gespräch, 1 Stunde. Hat nicht viel gebracht. Nicht wirklich. Ich habe dich gerade unterbrochen, als du erzählen wolltest, was du gelernt hast, was du angefangen hast zu lernen. Was war das? Das war Metallbauer. Metallbauer. Mhm. Ja. Mhm. Schulabschluss hast du dann folglich? Ja. Was für einen? Hauptschule und Abschluss normal. Hauptschule. Und wie lebst du heute? Lebst du alleine? Lebst du in der WG oder bei den Eltern oder wie? Nee, ich lebe alleine. Ich habe meine eigene Wohnung. Ja. Ja. Freundin? Nein, nicht mehr. Ja. Wie lange schon nicht mehr? Sag ich mal, Vierteljahr, 3 Monate. Auch wegen Alkohol? Ja, war Punkt mit dabei, ja, kann man sagen. Hauptsächlich, ja. Das heißt, du hängst den ganzen Tag so ab? PC, Fernsehen und trinkst? Ja, also PC jetzt weniger, aber so Fernseher und tagsüber ist eher mehr Schlafen bei mir angesagt. Also ich bin mehr jetzt mittlerweile nachtaktiv geworden. Ja. Tagsüber schlafe ich, nachts bin ich dann immer mit Freunden. Manchmal kommen dann welche vorbei, wo dann also, dann anrufen. Es gibt noch so ein soziales Feld gibt's noch, also Freunde oder zumindest ein paar Kumpels hast du. Ja, klar, das schon, aber das Problem ist halt, die trinken halt auch alle recht viel. Mhm. Also, und die kommen halt dann vorbei, wir machen dann schon mal aus, wer dann Wasser mal holt und so weiter, dass dann immer da schon was... Und du lebst von Hartz IV? Mhm. Ja. Martin, das klingt alles sehr, sehr bedenklich, was du mir da erzählst, weißt du selbst, ne? Um nicht zu sagen, es klingt richtig beschissen. Inwiefern? Ja, Mann, du bist 24 Jahre alt, du hast bisher... dein Leben versoffen. Ja. Ja, aber das hängt halt auch damit zusammen. Ich hab's von meiner Mutter gesehen. Sie ist ja auch Alkoholikerin. Mhm. Die hat ihre Schwester mit, wo sie beide 18 waren, verloren durch Alkohol. Alkoholvergiftung ist die Schwester dann gestorben. Ja. Und da ist das bei meiner Mutter dann trotzdem geblieben. Ja. Und ich habe das halt gesehen, wie das halt ist mit dem Alkohol. Und ich denke, ich löse meine Probleme auch nur so durch den Alkohol. Ja, immer wenn irgendwas ist, dann brauche ich nur 3-mal mehr wie normal. Aber dann an Alkohol. Aber wir sind uns ja einig, dass das genau das keine Problemlösung ist, sondern nur eine Problembetäubung, ne? Ja, kann man sagen, ja. Am nächsten Tag ist es vielleicht schlimmer. Genau, aber es ist noch schlimmer. Dann kein Kopf mehr drüber. Ja, und ich meine, du hast es dann in deiner Familie gesehen, letztendlich wahrscheinlich, wie schrecklich es ist, wenn es sich weiterentwickelt. Ja, klar. Was ich so traurig daran finde, ist, dass du so eine super Zeit, du bist jetzt in einem wirklich sauguten Alter, 24, dass du das alles so vertrödelst. Das kommt nicht wieder, die Zeit. Die ist weg. Die ist definitiv weg. Und vor allen Dingen, was ich auch sehr schlimm finde, ist, dass du deine Gesundheit ruinierst. Weißt du, noch steckst es weg, ja, noch ein bisschen junger Kerl und gesund, aber das kann auch schnell kippen. Ja, aber sowas steckt man halt nicht, ne? Ja, aber das ist Fakt. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist einfach Fakt. Dass die Gesundheit sehr so. Dann hast du keine Berufsausbildung gemacht. Wäre super wichtig für deine Zukunft. Wie denkst du dir das denn, wie das dann so in den nächsten 5, 6, sagen wir mal 10 Jahren aussehen soll? Willst du ewig rumhängen von Hartz IV leben und saufen? Ich mache mir da keine Gedanken. Also ich musste aber. Lebe einfach so in den Tag hinein. Ja, falsch. Sag mir. Man weiß nie, was morgen kommt. Ich weiß nicht, ich kann ja keine Gedanken machen, was in 5 Jahren ist und darauf hinarbeiten und übermorgen überrollt mir Auto. Oder ja, oh gut, okay. Das ist ein Totalargument. Ja, dann darf ich eins machen. Ne? Das kann allen Leuten passieren. Aber ich finde, man sollte ja so den Anspruch an sich haben, dass man so das Beste aus der Zeit macht, die man hat. Wenn man dann morgen überfahren wird, ja gut, dann war es halt so. Und ja, was ich... Das Beste ist eigentlich für mich, wenn ich trinke. Glaube ich nicht. Gute Laune und... Ja, aber danach halt nicht. Aber ja, danach nicht und am nächsten Tag auch nicht. Ja, einen Kader habe ich nicht mehr, also der ist schon lange weg jetzt. Bitte? Kader kriege ich eigentlich so fast gar nicht mehr. Also mir ist dann schon morgen ein bisschen schwummrig oder was, aber das geht dann nach einer Stunde weg, dann gehen wir mal duschen. Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube letztendlich, wenn ich so ganz tief in dich hineingucken könnte, oder du selbst, dass du kein glücklicher Mensch bist. Ja, wenn ich glücklich werde, dann glaube ich, würde ich auch nicht trinken, oder? Ja, eben. Und das ist dann ein Teufelskreis. Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist so. Ja, also, aber wenn ich eine Therapie mache, die bringt mir wahrscheinlich nichts, ne? Warum? Wer weiß das denn? Weil ich mir dann denke, ja, weil ich schon von vornherein mit der Einstellung hingehe, dass das mir wahrscheinlich nicht helfen Ja, aber das ist doch genau das Falsche. Wenn du so zu Therapien gehst, egal was für eine Krankheit man hat, dann kannst du gleich alles vergessen. Ja, weil ich habe ja die eine jetzt mal gemacht gehabt, da war ich aber noch 16 oder so. Mensch Martin, erzähl mir nichts. Es gibt Menschen, die machen 5, 6, 7 Anläufe, um gesund zu werden, egal was sie haben. Und dann klappt es beim 8. Mal. Du musst den Arsch hochkriegen. Wenn du mit so einer Einstellung an etwas herangehst, und klappt ja eh nichts und so, ja, dann auf Wiedersehen in der Gosse. Dann hängst du irgendwann als Penner irgendwo rum. Ja, ich ich mache mir sogar eine lustige über die Bahnhofpenner. Ja. Und ja. In 10 Jahren sitzt du am Bahnhof. Ja, das muss man doch so klar sagen. Ja, das kann schon wirklich sein. Muss aber nicht, oder? Nee, aber deine Prognosen sind sehr schlecht, sage ich dir in aller Objektivität. Die sind sehr, sehr schlecht, wie du es mir gerade geschildert hast. Mm-mm. Gesundheitlich, sozial, beruflich sowieso, das kannst du alles vergessen. Du hast arbeiten und alles kann ich schon. Ja, aber, gut. Aber mein Problem ist halt immer, ich trinke dann auch zwischen der Arbeit. Ja, also das Grundproblem ist, genau, das Grundproblem ist der Alkohol. Die Alkoholsucht muss besiegt werden. Erst dann hast du eine Chance, dir ein Leben aufzubauen. Ist das jetzt schon eine Sucht, oder? Weil ich selber sage mir, das ist noch keine Sucht. Ja, also ich sage, wie du es mir geschehen hast, es ist eine Sucht. Dann hör morgen für immer auf, dann ist es keine Sucht mehr. Ja, das wird wahrscheinlich ein Problem werden mit dem Aufwand. So. Und du bist jetzt in einem Alter, wo du noch die Chancen hast. Du kannst jetzt noch durchstarten. Du kannst eine Entgiftung machen, einen Entzug machen. Du kannst dich um eine Lehrstelle bemühen, du kannst eine Lehre machen. Vielleicht auch in einem anderen Bereich, der dich interessiert. Du kannst dir ein Leben aufbauen. Hast du keine Träume? Ist ja alles egal? Ja, jeder hat Träume, also seine Träume. Sag mir mal einen Traum von dir. Spontan fällt mir da jetzt schwer kein ein. Also die Standardträume, so wie Haus, Kind und Familie. Hättest du gerne? Ja, klar. Ja, das ist doch schon ein großes Ziel. So, wenn du eine Frau und ein Kind haben möchtest, dann musst du deinem Kind Vorbild sein. Im Moment bist du als andere als ein Vorbild für Kinder. Ja, deswegen habe ich ja auch noch keinen. Ja, aber du möchtest ja recht, du strebst es ja an, dann musst du erstmal dein Leben bereinigen. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Martin, du musst deinen Hintern hochkriegen. Ich soll mal nochmal zu einer Therapie gehen und mal mit denen nochmal sprechen. Aber hallo, zu einer Drogenberatungsstelle oder zu einer anderen Therapieanlaufstelle. Wir werden dir gleich auch noch ein bisschen ein paar Sachen an die Hand geben, wohin du gehen könntest. Ja, ich kenne ja, wo ich ja schon mal da war in meiner Gegend. Okay. Und da würde ich halt dann nochmal hingehen und fragen. Dann mach das. Ich finde, die Situation ist sehr ernst. Ich finde aber auch auf der anderen Seite, dass du eine Chance hast. Die kannst du aber nur nutzen, wenn du sie nutzt, wenn du es tust. Kein anderer Mensch kann das tun. Das kannst nur du alleine. Ja, dann werde ich da jetzt mal einen Anlauf starten und versuchen. Und wenn sie nichts getan hat, dann melde ich mich nochmal in einem halben Jahr. Okay, dann verbleiben wir mal so. Ich würde mich freuen, wenn wir in dem Jahr nochmal sprechen und du sagst, es hat gut geklappt. Ja, wenn es klappt hat, dann rufe ich auf jeden Fall. Sehr gerne, Martin. Toi, toi, toi. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön. Tschüss. Wiederhören. So, und hier ist Katrin. Katrin ist 20. Guten Morgen, Katrin. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Katrin. Schön, dich zu hören. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, und zwar habe ich seit circa einem halben Jahr einen Freund. Mhm. Wie du gerade sagtest, ich bin 20. Mein Freund ist 41. Mhm. Und es fing so an, dass er halt in Scheidung lebte, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Hat auch eine 15-jährige Tochter und Haus und alles so, ne? So, die Frau war aber psychisch auch krank und alles hin und her, hat ihn auch schon öfter mal rausgeworfen. Und als ich dann so in sein Leben trat, war ich, glaube ich, so der Anlaufpunkt, wo er gesagt hat, weißt du was, wenn die mich jetzt rauswirft, ich versuche das Kind irgendwie zu halten, aber egal, was mit dem Haus ist, dann fange ich ein neues Leben an. Mhm, so, dann irgendwie nach einem Monat, als wir zusammen waren, kam dann der Tag X, wo sie ihn mal wieder rausgeworfen hat. Er hat sich dann bei einer Bekannten untergemietet erstmal und dann ging es auch erstmal so 1-2 Wochen super gut. Habe ich dann auch mal bei ihm dann geschlafen und alles und dann war halt der Tag X, wo er dann nochmal Sachen von zu Hause holen wollte, also aus dem Haus. Ja, und dann ich, schön die Langschläferin, lag im Bett und dann kriege ich einen Anruf, er hat seine Frau tot im Bett gefunden, als er seine Sachen holen wollte. Ach. Ja. Was war passiert? Und sie hat sich selber umgebracht. Und sie war ja halt auch psychisch krank und wie die medizinischen Sachen herausgestellt haben, also diese Obduktion und alles, hat sie sich halt mit einer Überdosis dann... Tabletten dann umgebracht. Hat sie irgendwas hinterlassen? Gar nichts. Und er hatte halt auch im Nachhinein richtig Schwierigkeiten damit, weil sie hat wohl das früher schon immer mal angedroht und dann hat er aber, oder sie hat dann auch immer versprochen, wenn, dann nicht vor den Kindern. Hm. Ja, und das war halt genau das. Und Macht dein Freund sich Vorwürfe? Ich glaube, anfangs hat er sich extrem Vorwürfe gemacht, so von wegen, warum hat er es nicht gemerkt und all so ein Kram. Obwohl halt die Beziehung, die Ehe wirklich schon seit 2 Jahren irgendwie den Bach runterging, aber wegen der Tochter und wegen dem Haus. Und hat er halt gesagt, ich versuche das hier alles zu halten. Und wie lange ist das jetzt her, dass sie sich das Leben genommen hat? 4 Monate. 4 Monate. Mhm. Ja. Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt zwischen euch beiden? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich eine total ungeduldige Person und weiß aber, dass es eine ziemlich schwierige Lage ist und ich muss da jetzt einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Ja. Und die Tochter weiß halt nichts. Obwohl wir mittlerweile so weit sind, dass ich auch schon zu Besuch komme und auch mittlerweile, wie ich finde, für die Situation relativ häufig. So, dass meiner Meinung nach die Tochter auch mittlerweile wissen muss, was los ist. Ich meine, hattest du gerade gesagt, wie alt? 15 ist sie, 15, ne? 15, genau, ja. Mhm. Und wenn ich so an meine Zeit mit 15 denke, ist ja auch noch nicht so lange her, dann kriegt man schon viel mit. Und er sagt ihr halt nichts. Und das ist im Moment so das große Problem, weil ich merke im Moment, dass meine Geduld ja im Moment an einem Tiefpunkt ist. Ich liebe ihn und ich stehe dazu und ich vertraue ihm auch, aber irgendwo denke ich mir... Ist die Hauptproblematik diese Tochter? Dass er sich da nicht öffnet oder das nicht sagt, offenbar? Also für mich glaube ich schon, genau. So und an sich eure Beziehung, die findest du den Umständen entsprechend gut? Ja, also zum Beispiel die Freunde und so, die wissen das auch alle, nur halt die Tochter eben nicht. Das ist wahrscheinlich auch die größte Hürde für ihn, der Tochter richtig, das zu erzählen. Genau. Weil er halt auch wahnsinnige Angst hat, sie zu verlieren, weil er ist im Moment der Einzige, der irgendwie noch... Oder er hat Angst davor, dass die Tochter ihm noch mehr Schuldvorwürfe macht. Du, hier, genau, richtig. Das ist der Grund vielleicht, dass die Mutter sich umgebracht hat, die Mama sich umgebracht hat, richtig, weil du genau. das mit der jungen Frau angefangen hast. Richtig, genau. Obwohl er auch sagt, dass wenn er ihr das sagt, sagt er ihr nicht die komplette Wahrheit. Weil wenn er ihr sagen würde, dass wir schon vorher zusammen waren, bevor sie sich umgebracht hat, dann sind die Vorwürfe ja klar. Ja, aber dann könnte er doch wirklich so mal anfangen, dass er erstmal sagt, dass ihr euch jetzt oder von einer Weile kennengelernt habt. Ja, genau, das habe ich ihm auch gesagt. Aber da meint er auch, ist im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt für. Ja. Und letztens, irgendwie vor 2 Wochen, war dann der Punkt, wo sie dann abends wohl, nachdem ich da war, auch mal weinend runtergekommen ist, oh, Papa, du hast nur Besuch und so. Und wo er ihr dann auch gesagt hat, ja, pass auf, was soll ich denn machen? Soll ich warten, bis ihr irgendwie runterkommt oder mein Leben geht weiter? Ja, und das hat mich dann halt geärgert, weil das so eine Situation gewesen wäre, meiner Meinung nach, wo er auch ruhig hätte auspacken können. Ich meine, dass es für die Tochter wirklich schwierig ist, kann ich nachvollziehen. Ja, na, vor allen Dingen, also ich könnte verstehen, dass sich das schon da provoziert, würde mich auch provozieren. Ich finde sein Verhalten noch nicht richtig. Denn wenn du sagst, dass ihr sonst so ganz offen miteinander umgeht und viele Leute das schon wissen, ist es ja noch viel schmerzlicher für die Tochter, wenn sie das von jemand anderem erfahren soll. Ja, richtig, genau. Und so, du hast einen ganz guten Draht zu ihr? Oder? Ja, nee. Nicht eigentlich so. Nicht. Also, weil wenn Besuch da ist, dann geht sie hoch in ihr Zimmer, sagt so. Kaum Hallo und so. Also ist ziemlich zurückgezogen. Ja, er hat Angst davor. Er hat Angst und weiß wahrscheinlich auch nicht genau, wie er das richtig machen soll. Das ist ja auch eine sehr schwere Erschütterung gewesen in der Familie, dass die Frau sich das Leben genommen hat, die Mutter. Und jetzt ist da eine neue Verbindung und die Verbindung gab es schon vorher und die Mutter war psychisch krank und das ist ja auch alles kompliziert. Und also er will halt oder sein größter Wunsch ist, dass wir irgendwie dann irgendwann so mal zusammenleben, dass jeder mit dem anderen klarkommt. Und das Hauptproblem aber im Moment in der Beziehung ist, dass ich merke, dass ich totale Stimmungsschwankungen habe und dann er mich auch darauf anspricht, ey, was ist los? Und ich kann es ihm gar nicht sagen. Und das signalisiert mir eben, dass ich im Moment so weit bin, dass ich sage, irgendwas muss da langsam passieren. Und ich bin halt der Meinung, dass er langsam mal was sagen sollte und er sagt, pass auf, das ist meine Tochter, ich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, natürlich, das ist stimmt ja auch. Er muss es ja, er muss es machen und er muss es entscheiden. Du kannst nur appellieren an ihn, dass er das bald und vorsichtig tut, was ich auch finde. Aber du kannst ihn natürlich nicht dazu zwingen und schon gar nicht darfst du das dem Kind sagen. Was heißt richtig. Dem Kind? Der ist ja fast eine junge Frau. Du darfst ihr das nicht sagen. Ja, richtig. Sonst an sich ist du liebst diesen Mann schon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, was ja vielleicht noch eine Möglichkeit wäre, dass er sich mal in einer Beratungsstelle einfach mal ein paar Infos holt, wie er das am klügsten anstellt. Dass er einfach mal über eine professionelle Beratung mal nachdenkt und dass du ihm das vielleicht mal nahelegst. Ja, da hatte ich halt auch schon drüber nachgedacht, dass er halt jemand Neutrales mal dazu hat. Ja, ganz genau, ganz genau. Pass mal auf, Katrin, meine Sendung ist jetzt gleich rum. Mhm. Wir rufen dich mal nochmal an, dann kann meine Psychologin sich da mal ein paar Gedanken noch machen, wo man das vielleicht mit welcher Beratungsstelle anstellen könnte. Ja. Wir melden uns gleich nochmal. Ja, super, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Tschüss, danke, tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen, 1 Festival. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis morgen.